wieder so wahr. Denn deine Eltern sagen heute, du wärst so gut für mich. Wir wachen dich bei Tag und Nacht und darum bitte dich und darum bitte ich dich. Oh, bin der blaues Band um unseren Wegen. Ich gehöre nur dir, ja, das sagt es mir. Ich schaue es an und fühle, dass ich dich nie verliere. Und wenn du mich küsst, gar lieb zu mir bist, erlebe ich es im Traum. Drum bin dein blaues Band um unseren Wegen. Geht nun bist du mein, und niemand kann so glücklich wie wir sein. Doch kommen einmal Wolken, haben wir mal einen Streit, dann denken unser Zeichen an der guten alten Zeit. Der Weg ist gar nicht weit. Oh, bin dein blaues Band um unseren Wegen. Schau es an und fühl, dass ich dich nie verliere. Dass du mich küsst, gar lieb zu mir bist, erlebe ich dann den Traum. Drum bin dein blaues Band um unseren Weg irgendwann. Die Zeit vergeht, nun bist du mein. Niemand kann so glücklich wie wir sein. Doch kommen einmal Wolken, haben wir mal einen Streit, dann denk an unser Zeichen, an der guten alten Zeit. Der Weg ist gar nicht weit. Oh, bin dein blaues Band um unseren Wegen. Ich gehöre nur dir, ja, das sagt es mir. Ich schau es an und fühl, dass ich dich nie verliere. Und dass du mich küsst, gar lieb zu mir bist, erlebe ich dann im Traum. Drum bin dein blaues Band um unseren Weg.